Ben-Hadad aber, der König von Aram, zog seine ganze Heeresmacht zusammen, 32 Könige waren mit ihm samt Rossen und Wagen, und er zog heran, schloss die Stadt Samaria ein und bestürmte sie. Und er sandte Boten in die Stadt zu Ahab, dem Könige von Israel, und ließ ihm sagen, so spricht Ben-Hadad, dein Silber und dein Gold ist mein, und deine schönsten Weiber und Kinder sind gleichfalls mein. Da ließ ihm der König von Israel antworten, wie du befiehlst, mein Herr König. Dein bin ich mit allem, was ich habe. Die Boten kamen jedoch nochmals wieder und sprachen, so spricht Ben-Hadad, ich habe dir keineswegs entbieten lassen, dein Silber und dein Gold, deine Weiber und deine Kinder sollst du mir geben. Vielmehr will ich morgen um diese Zeit meine Leute zu dir senden, dass sie dein Haus und die Häuser deiner Untertanen durchsuchen und alles, was ihnen begehrenswert erscheint, sich aneignen und mitnehmen. Da berief der König von Israel alle Vornehmen des Landes und sprach, da seht ihr nun deutlich, wie böse er's vorhat. Denn als er zu mir sandte und meine Weiber und Kinder sowie mein Silber und Gold verlangte, da habe ich es ihm nicht verweigert. Da antworteten ihm sämtliche Vornehme und das ganze Volk, höre nicht darauf und willige nicht ein. Darauf sprach er zu den Boten Ben-Hadads, sagt meinem Herrn, dem König, alles, was du zuerst deinem Knecht entboten hast, will ich tun, aber dies kann ich nicht tun. Hierauf gingen die Boten und brachten ihm Antwort. Da sandte Ben-Hadad zu ihm und ließ ihm sagen, mögen mir die Götter antun, was sie wollen, der Schutz Samarias wird nicht hinreichen, allen den Kriegern, die ich anführe, die hohlen Hände zu füllen. Der König von Israel aber antwortete und sprach, sagt ihm, wer sich wappnet, soll sich nicht rühmen gleich dem, der die Rüstung ablegt. Als er nun diese Antwort vernahm, während er eben mit den Königen in den Laubhütten zechte, da befahl er seinen Leuten, macht fertig. Und sie machten die Sturmböcke fertig wieder die Stadt. Es trat aber ein Prophet zu Ahab, dem Könige von Israel, heran und sprach, so spricht Jahwe, siehst du wohl diesen ganzen großen Haufen? Den will ich heute in deine Gewalt geben, damit du erkennest, dass ich Jahwe bin. Ahab fragte, durch wen? Da antwortete er, so spricht Jahwe, durch die Leute der Landvögte. Da fragte er weiter, wer soll den Kampf beginnen? Jener antwortete, du selbst. Da musterte er die Leute der Landvögte, und es waren ihrer 232. Nach ihnen aber musterte er das ganze Volk, sämtliche Israeliten, 7000 Mann. Und sie rückten aus am Mittage, während sich Ben-Hadad samt den 32 Königen, die ihm zu Hilfe gekommen waren, in den Laubhütten trunken zechte. Die Leute der Landvögte aber rückten zuerst aus. Als nun Ben-Hadad Leute auf Kundschaft ausschickte, meldeten ihm diese, es sind Männer aus Samaria ausgerückt. Da gebot er, mögen sie nun in friedlicher Absicht oder kampfeshalber ausgerückt sein, greift sie auf jeden Fall lebendig. Sobald nun jene aus der Stadt ausgerückt waren, die Leute der Landvögte und das ihnen nachfolgende Heer, schlugen sie ein jeglicher seinen Mann. Und die Aramäer flohen, die Israeliten aber setzten ihnen nach. Und Ben-Hadad, der König von Aram, entrann auf einem Rosse mit seinen Reitern. Der König von Israel aber rückte aus und erbeutete die Rosse und die Wagen. Und er brachte den Aramäern wiederholt eine große Niederlage bei. Da trat der Prophet an den König von Israel heran und sprach zu ihm, wohlan, halte dich wacker und sieh wohl zu, was du tun willst, denn im kommenden Jahre wird der König von Aram gegen dich heranziehen. Die Diener des Königs von Aram aber sprachen zu diesem, ein Berggott ist ihr Gott, darum haben sie uns überwunden. Aber könnten wir nur in der Ebene mit ihnen kämpfen, so wollten wir sie gewiss überwinden. Tue übrigens Folgendes, lass die Könige sämtlich von ihrer Stelle abtreten und ersetze sie durch Statthalter. Sodann bringe dir selbst ein Heer zusammen von gleicher Anzahl, wie jene. Und lass uns in der Ebene mit ihnen kämpfen, so werden wir sie gewiss überwinden. Da gab er ihrem Rate Gehör und sagte also. Im folgenden Jahre nun musterte Ben-Hadad die Aramäer und zog heran nach Afek zum Kampfe mit den Israeliten. Und die Israeliten wurden gemustert und mit Mundvorrat versorgt, und sie zogen ihnen entgegen. Die Israeliten aber lagerten ihnen gegenüber wie zwei Häuflein Ziegen, während die Aramäer das Land erfüllten. Da trat der Gottesmann herzu und sprach zum Könige von Israel, so spricht Jahwe, darum, weil die Aramäer gesagt haben, ein Berggott sei Jahwe und nicht ein Gott der Talgründe, so will ich diesen ganzen großen Haufen in deine Gewalt geben, damit du erkennest, dass ich Jahwe bin. So lagerten sie 7 Tage lang einander gegenüber, am 7. Tag aber kam's zur Schlacht, und die Israeliten erschlugen von den Aramäern 100.000 Mann Fußvolks an einem Tage. Die übrig gebliebenen aber flohen nach Afek in die Stadt hinein, da fiel die Stadtmauer auf 27.000 Mann, die übrig geblieben waren. Auch Ben-Hadad war geflohen und gelangte in die Stadt, aus einer Kammer in die andere. Da sprachen seine Diener zu ihm, wohlan, wir haben gehört, dass die Könige des Hauses Israel barmherzige Könige sind, so lass uns nun herene Gewänder um unsere Hüften legen und Stricke um unsere Häupter und uns dem Könige von Israel ergeben, vielleicht lässt er dich am Leben. Darauf umgürteten sie ihre Hüften mit herrenen Gewändern und ihre Häupter mit Stricken, begaben sich zum Könige von Israel und sprachen, dein Knecht Ben-Hadad lässt dir sagen, lass mich am Leben. Er erwiderte, lebt er noch? Mein Bruder ist er. Die Männer aber dachten an gute Vorbedeutung und griffen es eilends von ihm auf und sprachen, dein Bruder ist Ben-Hadad. Er aber sprach, geht und holt ihn. Da ging Ben-Hadad zu ihm hinaus, und er ließ ihn zu sich auf den Wagen steigen. Und Ben-Hadad sprach zu ihm, die Städte, die mein Vater deinem Vater weggenommen hat, will ich zurückgeben, und du magst dir Bazare zu Damaskus anlegen, wie mein Vater zu Samaria getan hat. Was aber mich betrifft, so wollest du mich auf solche Vereinbarungen hin freilassen. Da schloss er einen Vertrag mit ihm und ließ ihn ziehen. Einer von den Prophetenjüngern aber sprach auf Geheiß Jahwes zu seinem Genossen, verwunde mich doch. Jener aber weigerte sich, ihn zu verwunden. Da sprach er zu ihm, darum, weil du dem Befehle Jahwes nicht gehorcht hast, so wird dich, sobald du von mir weggehst, ein Löwe verwunden. Und als er von ihm fortging, stieß ein Löwe auf ihn und verwundete ihn. Hierauf traf er einen anderen an und sprach, verwunde mich doch. Da schlug ihn der andere wund. Nun ging der Prophet hin, stellte sich an den Weg, den der König kommen musste, und machte sich durch eine Binde über den Augen unkenntlich. Sobald aber der König vorüberkam, schrie er den König an und sprach, dein Sklave war mit ausgezogen mitten in die Schlacht, da trat plötzlich jemand aus der Schlachtreihe aus, brachte einen Mann zu mir und sprach, bewache diesen Mann, würde er dennoch vermisst werden, so soll dein Leben für das seinige haften, oder du musst ein Talent Silbers darwägen. Während aber dein Sklave bald da, bald dort zu tun hatte, war er plötzlich verschwunden. Der König von Israel aber sprach zu ihm, so lautet dein Urteil, du hast es selbst gefällt. Da setzte er eins die Binde von seinen Augen, und der König von Israel erkannte ihn, dass er zu den Propheten gehörte. Jener aber sprach zu ihm, so spricht Jahwe, weil du den Mann, der meinem Banne verfallen war, aus deiner Hand gelassen hast, so soll nun dein Leben für sein Leben haften, und dein Volk für sein Volk. Und der König von Israel begab sich missmutig und zornig nach seinem Hause und gelangte nach Samaria.